Der teuerste Bahnhof der Welt, der steht seit knapp 2 Jahren in New York, an Ground Zero, direkt neben dem Ort der Anschläge von 9/11. Ein spektakulärer Bau, der sich nach außen wie mit Vogelflügeln öffnet, entworfen vom spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava. Und für Superlative beim Bahnhofsbau war New York ja schon immer gut. Am 2. Februar 1913, also heute vor 105 Jahren, da eröffnete ebenfalls in Manhattan, ein bisschen weiter im Norden, der damals größte Bahnhof der Welt, die Grand Central Station. Ein New Yorker Bahnhofszeitwort von Christiane Recht. Bahnhöfe sind Schicksalsorte. Es gibt Gedichte über Bahnhöfe und Filme, die an diesen Orten spielen. Doch kaum ein Terminal ist so häufig in Literatur- und Kinogeschichte eingegangen wie die Grand Central Station in New York. Als sie gebaut wurde, musste sie in Größe und Ausstattung erst einmal gegen die mächtige Pennsylvania Station konkurrieren. Auch später machten beide sich mit ihren großen Zügen immer noch gegenseitig das Renommee streitig. Mit dem Broadway Limited, der an der Pennsylvania abfuhr, und dem 20th Century Limited, der an der Grand Central Station abfuhr. Mitten in Downtown Manhattan wurde der neue Bahnhof errichtet. Der Vorgängerbau von 1871 war noch nicht veraltet und wäre sicher noch länger beibehalten worden, wäre da nicht dieser Unfall gewesen. 2 Züge rasten ungebremst aufeinander, weil die Zugführer aufgrund von Rauch und Dampf absolut nichts mehr sehen konnten. Die Stadt New York ließ daraufhin ein Konzept für einen elektrifizierten Zugbetrieb mit einem entsprechenden neuen Bahnhof entwickeln. Für den Bau wurde 1903 ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Diesen Wettbewerb gewann das Büro Reeds und Stem. Charles Reed und Alan Stem präsentierten einen Entwurf im neuen Beaux-Arts-Stil mit starker Anlehnung an die römische Antike. Der Plan gefiel und Reeds und Stem waren bereits in einen Freudenrausch verfallen, als ihnen das Büro Warren und Wetmore dazwischen kam. Warren und Wetmore hatten zwar nicht unbedingt die besseren Ideen, aber die besseren Kontakte. Ihre Alternative übernahm Teile des alten Entwurfs, fügte aber auch Neues hinzu. Bis zum bitteren Ende einer juristischen Auseinandersetzung behaupteten sie, die alleinigen Schöpfer des Bauwerks zu sein. Aus der anfangs eher unglücklichen Verschmelzung beider Ideen ging überraschenderweise ein faszinierendes Bauwerk hervor. In seinem äußeren Erscheinen war der Bahnhof ganz reiner Beaux-Arts-Stil. Im Norden symbolisierte ein großes Tor, einem antiken römischen Triumphbogen gleich, dem ankommenden Reisenden den Eingang zur Stadt. Und im Süden rahmten gekoppelte korinthische Säulen 3 gewaltige Bogenfenster. Über dem Gebälk dieser Bogenfenster eine Skulpturengruppe aus Kalkstein, darüber eine riesige Uhr. Auch das Innere war eine antike römische Halle mit seitlichen Rundbogenfenstern, das Ganze 112 Meter lang, 36 Meter breit und über 37 Meter hoch. Die Wände wurden mit 2,5 Zentimeter dicken hellen Steinplatten verkleidet. Das Tonnengewölbe der Decke mit Gips verputzt und schließlich bemalt. Der französische Maler Paul Elleux bildete darauf den Nachthimmel mit seinen Sternen ab. Mit viel Blattgold und viel Glühbirnen. Nur war es nicht der Sternenhimmel von New York, den der Künstler da präsentierte. Es war der nächtliche Winterhimmel von Paris, im damals größten und wahrscheinlich luxuriösesten Bahnhof der Welt. Am 2. Februar 1913 ging die Grand Central in Betrieb. 10 Tage später wurde sie mit allen Feierlichkeiten eingeweiht. Doch hätten sich nicht immer wieder Denkmalschützer und Architekturliebhaber für ihn stark gemacht, hätte der Bahnhof inzwischen wohl längst einem funktionaleren Bau weichen müssen. Über 500.000 Menschen strömt täglich zu und von den Zügen und auch in die inzwischen unzähligen Läden und Restaurants, die im Rahmen der 200 Millionen Dollar teuren Renovierung entstanden sind. Darunter die berühmte Austernbar, die in neuer, alter Beaux-Arts-Schönheit wieder ein schicker Treffpunkt geworden ist. Und die aus vielen Filmen bekannte 4-seitige große Uhr in der großen Halle ist längst zum bekanntesten Meeting Point New Yorks geworden.